eine eiserne Faust. Durchbricht die dunklen Wolken des Weges, sie trotz den Widrigkeiten des Lebens, nimmt Wall aus Problemen und steigt auf in den Kreis der Sonne, wo kein Ende zu sehen ist und trägt nur eine Bürde. Sie ist verbunden auf ewig, in Mannheitsquadraten entstanden diese steinernen Werte. Es heißt einig und treu ein Leben lang zusammen auf Erden und man geht Hand in Hand mit Stärke und Stolz, hält seinen Blick immer oben, jo, man hütet diese Werte aus Gold zwischen Flower Power und linken Kommunen. Blieb nichts weiter als trinken zu tun, Party machen, hinterher ruhen. Es waren Erben der 68er. Keine Kontrollen auf Straßen, das Volk war mächtig, doch politisch entladen. Und dort fanden sich sieben Gleichgesinnte, sieben, die Gleiches empfinden. Sieben Fahnen wehten in schwarz-weißem Winde, die Geburtsstätte des Mutter-Chapter. Brüder im Bunde, die Gemüter hitzig, das Jahr 1972. Fortan galt es sich zu behaupten, Schlägereien, das Recht des Stärkeren gebrauchen, ja, das musste sein. Mit ihren Fäusten am Werk, um zu zeigen, wir sind frei. Damit die Leute auch merken, dass hier ist kein Drecksverein. Denn im Vordergrund steht die Bruderschaft Seite an Seite. So vertreten sie ihre Tugenden, von Freiheit geleitet. Auf dem Rücken das Color, stolz tragen sie ihre Farben, geben den Fick auf alle Mythen und sagen, sie schwören ewige Treue, Bruder für Bruder, ewiges Feuer, Einigkeit und Power. Eine schwarz-weiße Mauer, sie schreien mein Club, mein Leben, der stark an ihrer Seite steht. Das ist der Gremium MC. 14 Jahre stolz leben diese Werte aus Gold, fahren zusammen aus mit großem Gefolge und sie nennen ihn ihren Club, ihr Leben, der stolz auf ihren Rücken steht. Beste vom Gremium MC. Und sie fuhren über neblige Straßen, peitschten stählerne Rösser auf allen ebenen Pfaden. Sie teilten Regen, klagen, doch lebten, wie es dort nur wenige haben. Und man strebte sie an, die edleren Tage. Neue Member und Chapter fanden sich für den Club. Es war kein Karnevalstreffen, es war ein ganzer Trupp. Präsidenten und Prospects, Hänger, verschiedene Farben, entschieden sich für Gemeinschaft und eine Kutte tragen. Doch was den Himmel berührt, zieht auch die Blicke auf die eigenen Reihen. Warum sollte man auch Bescheidenheit zeigen, man war wie Easy Rider. Schon damals gab es viele Hater und Neider, es gab Mitläufer, viel Frevel und Zweifler. In den 80er Jahren verbot man dann ihre Embleme und Ruhm. Brüder lagen in Ketten, fahren in Thron. Während der eisigen Ruhe wuchsen die Brüder noch viel fester zusammen. Man erwägte die Wiederzulassung und der Fluch war gebannt. Und erneut erhob sich diese eine Faust zur Sonne. Man erwartete keine Feste, kein Applaus oder Wonne. Doch im Fadenkreuz stand nur ihre Legende. Sie gehen ihren eigenen Weg mit allen Konsequenzen auf. Sie schwören das ewige Treue, Bruder für Bruder, ewiges Feuer, Einigkeit und Power. Eine schwarz-weiße Mauer, sie schreien mein Club, mein Leben, der stark an ihrer Seite steht. Das ist der Gremium MC. 14 Jahre stolz leben diese Werte aus Gold, fahren zusammen aus mit großem Gefolge und sie nennen ihn ihren Club, ihr Leben, der stolz auf ihrem Rücken steht. Beste vom Gremium MC. 40 Jahre später sind es Tausende mit gleichen Idealen, in den gleichen Farben, mit den gleichen Fanfaren. Alles, wonach die Menschheit strebt, ist Glück und was zu fressen im Magen, an den guten wie auch vergessenen Tagen. Sie halten weiter den Kurs gerade, akzeptieren weder Streit noch Lügen. Nicht jeder bringt die Eigenschaft, sich einer Seite zu fügen. Das Bedürfnis des bestimmten Charakters, das Vertrauen der Member und Freunde nicht zu missbrauchen. Jo, und sie achten es, keine Auserwählten. Nur die Gemeinschaft entscheidet, ob du es wert bist, für dich dazustehen, in Wahrheit leben. Millionen Menschen ohne Richtung da draußen, nur ein, zwei Werte für unsere Gesellschaft könnten wir echt gut gebrauchen. Sie stehen nie alleine, ein Eid bindet sie für die Ewigkeit, auf dass die Verbindung auch ewig bleibt. Vertrauen benötigt wahrlich Zeit, gute Gespräche und Beharrlichkeit. Wichser gehen, die Wahrheit bleibt. Immer noch halten sie die Flagge ihres Trupps in den Regen, aus den Mündern halt mein Club, mein Leben. Sie sind bereit dafür gerade zu stehen, schreiben ihre Balladen des Lebens auf die Straßen und Karten des Lebens. Sie schwören ewige Treue, Bruder für Bruder, ewiges Feuer, Einigkeit und Power. Eine schwarz-weiße Mauer, sie schreien mein Club, mein Leben, der stark an ihrer Seite steht. Das ist der Gremium MC. 14 Jahre stolz leben diese Werte aus Gold, fahren zusammen aus mit großem Gefolge und sie nennen ihn ihren Club, ihr Leben, der stolz auf